Sag, für euch ist eine Verabredung auf einen Tag festgelegt, von dem ihr euer Schicksal weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen könnt.